Im D-Zug nachts am Fenster saß ich und schlief ein. Da stand am Himmel plötzlich dieser helle Schein. Ich war so weit von euch, so fern noch von zu Haus. Und rote Schatten löschten alle Träume aus. Ich lief so schwer, und doch war alles still. Es war die Ruhe, wie ein Friedhofsmond so schrill. Es war die Stille, die in den Ohren gellt, wie kalte Nebel über einer leeren Welt. Meine Angst hat millionenfachen Mut, denn den Traum hatte ich nicht allein in dieser Nacht. Ich weiß, es sind Millionen Menschen aufgewacht.